Наша тема сегодня катастрофы. Sind Naturkatastrophen. Где корень проблемы? Так звучит тема. Was ist das echte Problem? Так звучит наша тема. So lautet unser Thema heute. Когда мы здесь сейчас сидим, нам всем классно и хорошо. Wo wir jetzt hier sitzen und uns geht's hier so gut. Amen. Amen. Also uns geht's allen gut. Тебе хорошо? Frag deinen Nachbarn, geht's dir gut? Geht's dir gut? Okay, прямо okay. Сейчас. Also genau jetzt, gerade jetzt. Прямо сейчас. Gerade jetzt. Во Флориде страшнейший ураган. Kommt der große Hurrikan. Сейчас. Also genau jetzt. В эту секунду, в эти минуты. In dieser Sekunde, in diesen Minuten, wo wir hier sitzen. Там дует ураган со скоростью до 250 км в час. Dort weht der Sturm mit einer Geschwindigkeit von 250 km in der Stunde. Этот циклон или ураган имеет. Also dieser Hurrikan, der hat einen Umfang. Имеет площадь в Германию. Also der ist so groß wie Deutschland. Включи сейчас, подумай. Also schalte ich dich jetzt ein und überleg dir, wie groß das ist. И эта масса ветра, она движется по Флориде. Und diese Masse von diese Windmasse, sie weht jetzt über die Florida. Город Майами, миллионный город, можно сказать, это город красивых и богатых. Und der Stadt Miami, das sagt man, das ist die Stadt von Schönen und von den Reichen. Там миллионеры живут. Dort leben Millionäre. Одна Studienwohnung, also просто комната. Also eine Studiowohnung, also с видом на океан. Ein Zimmerwohnung, die mit Meeresblick ist. Она стоит около миллиона долларов. Die kostet $1 million Dollar. И вот такие ребятки там живут. Und solche Leute leben dort. Но сейчас этот город как город духов. Aber diese Stadt gleicht jetzt der Geisterstadt. Пустой. Es ist leer. Почти 6 миллионов людей эвакуировали. Fast 6 Millionen Menschen wurden evakuiert. Люди бежали так, что они дрались за бензин. Die Menschen flohen aus der Stadt so dermaßen, dass sie sogar sich Sprit gestritten haben. Вчера мне написали из Флориды. Also gestern habe ich eine Nachricht bekommen aus Florida. И эта женщина говорит: "Слушай, у меня бензин в баке, я дорожу за него как золото." Und sie sagt: "Hey, du, ich habe Benzin in meinem Auto und okay. Das ist für mich wertvoller als Gold jetzt." Люди были в панике. Die Menschen waren so panisch. И это сейчас происходит, друзья. Und das ist passiert genau jetzt. Происходят реальные катастрофы. Und es kommen wirkliche Katastrophen. И последние недели их все больше и больше. Und es steigert und steigert sich. Woche für Woche. Сперва было в Хьюстоне. Also zuerst war das in Houston. Там было наводнение страшное. Zuerst war dort eine große Überschwemmung. Потом штат Техас. Dann kam Texas dran. Сейчас Флорида. Jetzt kommt Florida dran. Помимо этого разные еще ураганы движутся, о которых уже никто не говорит. Und außer diesem Sturm kommen noch mehrere Hurrikans drauf, von denen man gar nicht mehr spricht. Позавчера было страшнейшее землетрясение в Мексике. Vorgestern war ein schrecklicher Erdbeben in Mexiko. 8 баллов по шкале. Also es waren 8 Grad, nicht 8 Grad, sondern 8, wie heißt das? И люди говорят, это было землетрясение столетия. Also die Menschen sagen, das war der Erdbeben des Jahrhunderts. И ураган Ирма – это самый страшный ураган, который до сих пор был. Und der Hurrikan Irma ist der schrecklichste Hurrikan, den es überhaupt je gegeben hat. И он прошелся по тем местам, островам, где живут миллиардеры. Und er ging genau über die Inseln, wo die Milliardäre, sehr reiche Menschen gewohnt haben. Понимаете? Oder wohnen. Versteht ihr? И вот что-то должно произойти в мозгах у людей сегодня. Und etwas soll jetzt im Verstand von Menschen geschehen. Разумный человек понимает, что-то не так. Also ein normal denkender Mensch versteht, es stimmt was nicht. Это реальные катастрофы. Das sind reale Naturkatastrophen. Это не плохие яйца в Лидле и в Альди. Das sind keine schlechten Eier in Lidl oder in Aldi. Потому что это не катастрофа. Denn das sind keine Katastrophen. Amen. Amen. Хотя некоторые люди у нас уже из-за этого паниковали. Obwohl schon viele Leute das deswegen in Panik geraten. Sind. Миллионы людей страдали, что плохие яйца. Also Millionen von Menschen haben gelitten, dass sie schlechte Eier gekauft Библия haben. Говорит, люди будут умирать от страха. Aber die Bibel sagt, dass die Menschen vor Angst sterben werden. Слышишь? Hörst du? Люди будут издыхать от страха. Also die Menschen werden verschmachten vor Angst, vor Furcht. Это будет один страх уже, который человека приводит к инфаркту. Alleine diese Angst wird den Menschen zum Herzinfarkt bringen. Иисус сказал это. Jesus sagte das. Что такие страхи будут? Dass solche Ängste auf uns zukommen werden. Hey, это реальные вещи. Und das sind reale Sachen. И сегодня это в Северной Америке кажется вроде далеко от нас. Und heute denkt man, dass es in Nordamerika ist, es so weit von uns weg entfernt. Южная Америка. Amerika, Mexiko, там тоже все. Also Mexiko oder Südamerika, das ist auch alles dort erschüttert, aber es ist von uns weit weg. Одно землетрясение. Stell dir vor, ein Erdbeben. И потом 200 малых землетрясений еще. Und dann kommen noch zwei Nachbeben dazu. Это то, что пережили сейчас люди. Das ist das, was die Menschen jetzt erleben dort. Я три раза был уже в Мексике. Also ich selbst war schon dreimal in Mexiko. Люди счастливы. Die Menschen sind glücklich. Они обычно беззаботные люди. Also normalerweise sind sie sorglose Menschen. Но сейчас начинается что-то двигаться. Aber jetzt fängt sich irgendwas zu bewegen. И Северная Корея, она пугает весь мир. Und die Nordkorea erschreckt oder erschreckt die ganze Welt mit ihren Atomraketen. А Европа движется непонятно куда. Und Europa bewegt sich, man weiß nicht wohin. Непонятно куда. Also es ist so unklar, wohin sie überhaupt geht. Мы не знаем. Und wir wissen nicht, was im Oktober passiert. И давай мы включим Марк, нет, Матфея 24 глава. Und lass uns jetzt anschauen, Matthäus 24, 3 bis 8. С 3 стиха читай, по 8. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen? Und wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dies ist der Anfang der Wehen. Amen. Amen. И природные катаклизмы – это не климавандель. Und Naturkatastrophen ist kein Klimawandel. Okay, sorry, okay. Aber es ist nicht Klimawandel. Es ist kein Klimawandel. Это могут объяснять вот эти вот ребята, которые Бога не знают. Das können die Leute erklären, die Gott nicht kennen. А у них все так расписано, все. Bei denen ist alles so schon aufgeschrieben. Это перемена в климате. Das ist einfach nur der Wechsel im Klima. Библия говорит, так должно быть. Aber die Bibel sagt, es sollte so sein, это so geschehen. Это так должно быть. Es soll so geschehen. Как бы там люди не объясняли тебе. Egal, wie die Menschen dir versuchen, das zu erklären. Что виноваты в этом китайцы, американцы и русские. Dass die Chinesen oder Russen oder Amis dafür verantwortlich sind. Американцы сейчас смотрят на Дональда Трампа. Also die Amis schauen jetzt auf den Donald Trump und sagen, ты виноват. Du hast Schuld. Что ураган пришел. Dass der Hurricane gekommen ist. Типа он отказался участвовать в программе там для. So ungefähr, dass er nicht wollte, in einem Programm teilzunehmen. Okay, он отменил договор о защите природы, якобы. Also er hat ein bestimmtes Gesetz abgesagt. На Дональда Трампа можно обижаться, может быть. Also man kann sich auf den Trump beleidigen, so viel man will. Других вещах. Oder in anderen bestimmten Dingen. Но точно не в этом. Aber genau, aber nicht in diese Sache. Он точно не виноват в урагане. Also er ist absolut nicht schuld, dass dieser Hurricane kam. И надо читать Библию. Man soll die Bibel lesen, чтобы понять, в чем дело. Um zu verstehen, was los ist. Amen. Amen. Так что читаем Библию, друзья. Deswegen lass uns die Bibel lesen, meine Freunde. И будем умными. Und lass uns klug sein. Amen. Amen. И давай еще включим Осия. Und lass uns dann Hosea nochmal einschalten, 4, 1 bis 3. Also der 1. bis 3. Ja. Hört das Wort des Herrn, in Kida, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und kein Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum trauert das Land und alle müssen verschmachten, die darin wohnen, die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und auch die Fische im Meer werden dahingerafft. Darum trauert das Land. Das Land trauert. Библия говорит, что есть взаимосвязь между грехами людей и катастрофами. Die Bibel sagt, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Sünden der Menschen und den Katastrophen. Когда у земли проблема? Wann hat die Erde das Problem? У земли. Also wann hat die Erde die Probleme? Когда у Бога суд с землей. Wenn Gott die Erde mit Erde Gericht hält. Amen. А когда у Бога начинается суд с землей? Und wann fängt bei Gott Gericht mit Erde? Когда здесь написано нет Rechtsstreit. Истины. Und das fängt dann an, wenn es, wie es hier geschrieben steht, wenn es keine Wahrheit da ist. Нет милосердия. Es gibt keine Barmherzigkeit. Нету богопознания. Es gibt kein Gotteserkenntnis. Вот тогда начинается суд у Бога с землей. Dann fängt der Herr den Rechtsstreit mit der Erde. Ты помните, помнишь, когда Бог сказал Адаму? Könnt ihr euch erinnern, als Gott zu Adam sagte? Проклята земля за тебя. Die Erde ist wegen dir verflucht. Слышишь? Hörst du? Земля проклята За тебя. Also die Erde ist wegen dir verflucht. Okay, Бог не проклинает людей. Gott verflucht nicht die Menschen. Но он говорит, проклята земля. Aber er sagt, die Erde ist verflucht. И у тебя будут проблемы с землей. Und du wirst Probleme haben mit der Erde. Потому что ты согрешил. Denn du hast gesündigt. И земля плачет, потому что грехи людей на ней. Und die Erde weint, weil die Sünden der Menschen auf ihr lasten. И мы можем читать еще много мест Писания, не буду сейчас говорить. Und wir können sehr viele Schriftstellen noch lesen, aber davon möchte ich nicht reden, die das begründen und die das bestätigen. Когда люди живут своей жизнью, wenn die Menschen ihr eigenes Leben leben, они не хотят познать истину, sie wollen nicht die Wahrheit erkennen, не хотят быть милостивыми, sie wollen nicht lieben und barmherzig sein, и они не хотят познать Бога, und sie wollen auch Gott nicht erkennen. Когда люди долго так живут, wenn die Menschen so lange so leben, у Бога начинается суд с этой землей, dann fängt Gott einen Rechtsstreit mit dieser Erde. И мы забываем, по чьей земле мы ходим. Und wir vergessen, auf wem seine Erde wir laufen. Эй, это не земля Германии. Hey, das ist nicht die Erde, die Deutschland gehört. Ты можешь сказать, о, немецкая земля. Du kannst natürlich sagen, ja, das ist eine deutsche Erde, нет, deutsches Land. Nein. Нет. Nein. Эй, это Господня земля. Das ist die Erde, die dem Herrn gehört. Господня земля. Das ist Herr seine Erde. И все, что наполняет ее. Und alles, was sie füllt. Amen. Amen. И это так важно не забывать. Und es ist so wichtig, das nicht zu vergessen. Кому принадлежит эта земля? Wem gehört diese Erde? Amen. И Бог Amen. Иногда напоминает людям. Und Gott erinnert manchmal die Menschen daran. Это все еще моя земля. Er sagt, es ist immer noch meine Erde. Все, что хочу, то и сделаю с ней. Ich werde alles tun, was ich damit tun möchte. Amen. Amen. И мы здесь как митры. Und wir sind hier wie Mittler. Mieter, Arrendator. Also wie Mieter. Wir sind die Mieter. Wir sind nur die Mieter. Когда ты живешь в квартире, wenn du in einer Wohnung wohnst, у тебя есть Vermieter. Du hast einen Vermieter. Если ты не платишь свою квартплату. Und wenn du deine Wohnung nicht zahlst, also deine Miete. Когда ты говоришь, эй, Vermieter, глупый. Wenn du sagst, der Vermieter ist dumm. Vermieter меня не интересует. Der Vermieter geht mir nichts an. Вообще, Vermieter не существует. Und überhaupt, den Vermieter gibt es gar nicht. Это я здесь хозяин. Ich bin hier der Herr. Знаешь, может однажды Vermieter постучаться. Weißt du, aber es kann sein, dass eines Tages der Vermieter zu dir kommt und anklopft. Aha, и скажет, я здесь. Und sagt, hallo, ich bin hier. Hallo, где твоя квартплата? Hey, wo ist deine Miete? Her damit. Komm her damit. Знаешь, и так люди сегодня живут. Und weißt du, die Menschen leben so. О, они думают, это моя земля. Sie sagt, hey, das ist meine Erde, sie gehört Но mir. Бог все еще контролирует землю. Aber Gott kontrolliert immer noch die Erde. И он напоминает иногда о том, кто хозяин в доме. Und erinnert immer wieder, wer der Herr im Haus ist. Amen. И Amen. Однажды эта земля вообще сгорит. Und eines Tages wird diese Erde absolut ja auch abbrennen. Verbrennen. Ничего не будет. Also es wird nichts darauf sein. Это Господь сказал. Das hat der Herr gesagt. Земля и все дела на ней сгорят. Also die Erde und alle Werke auf ihr werden verbrennen. И никто не помешает Господу Und keiner wird Gott daran hindern, das zu tun. Новое небо и новая земля, und es wird einen neuen Himmel geben und neue на которых Erde, обитает правда, auf der die Wahrheit wohnt. Но куда Бог возьмет тех людей, которых Он знает. Aber der Gott wird auf diese Erde und Himmel die Menschen nehmen, Только die er таких. Kennt. Nur solche Menschen. Только таких. Nur solche Menschen. Amen. Amen. Это святой Бог. Denn es ist ein heiliger Gott. Это праведный Бог. Das ist ein gerechter Gott. Это справедливый. Das ist, das ist gerecht. Amen. Amen. И я поздравляю, друзья, вас. Und ich gratuliere, meine Freunde, мы euch. Находимся уже на Божьем суде. Denn wir sind schon auf dem Gott seinem Gericht. И этот суд происходит. Und dieser Gericht, ist schon da. В виде глобальных катастроф. Durch diese globalen Katastrophen. Или в кризисах персональных. Oder durch persönliche личных. Krisen. Also persönliche Krisen. Потому что нет истины. Weil es keine Wahrheit da ist. Когда люди любят ложь. Wenn die Menschen Lügen lieben. Когда они любят ложь, это. Wenn sie die Lügen lieben. Это первое приглашение к катастрофе. Dann ist das die erste Einladung, damit die Katastrophe reinkommt. Второе. Das zweite. Когда нет милосердия. Wenn man keine Barmherzigkeit hat. Слышишь, здесь написано это. Also hier steht das geschrieben. Стих назад. Там Liebe oder Barmherzigkeit. Нет милосердия, говорит Бог. Gott sagt, da ist keine Liebe. Там был эгоизм. Dort war Egoismus da. Und dann kam der Rechtsstreit. Und es gab kein Gotteserkenntnis. Es gab keinen Wunsch, Gott zu erkennen, Какой zu suchen. Бог, зачем он мне нужен? Was für ein Gott, für was brauche ich ihn? Okay, и тогда приходит суд. Und dann kommt ein Rechtsstreit. Когда мы живем своей жизнью. Wenn wir unser eigenes Leben nur leben. Можно обижаться на Господа, можно не обижаться. Man kann sich auf Gott beleidigen oder auch nicht. Но его суд приходит, чтобы потрясти нашу жизнь. Aber sein Gericht kommt, um unser Leben zu erschüttern. И это еще не суд, это даже не Это даже не какое-то наказание, это милость. Es ist sogar nicht einmal irgendeine Bestrafung oder ein Gericht, das ist sogar eher gesagt eine Barmherzigkeit, Gnade Gottes. Чтобы привлечь внимание людей. Um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Чтобы Бог привлекает внимание к себе. Denn Gott zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Он говорит: "Истине хочу вас привлечь к милости." Er sagt, ich möchte euch zu Liebe, zu Barmherzigkeit, zu Wahrheit bringen. И к Богопознанию. Und zu Gottes Erkenntnis. И самое главное, это не как круто ты проживешь здесь на земле. Und es ist nicht das Wichtigste, wie cool oder wie toll, was für ein tolles du Leben hier verbringst. Но попадешь ли ты туда? Aber es ist wichtig, ob du dorthin gelangst. Вечность. In die Ewigkeit. И апостол Павел, он был очень крутым человеком. Und Apostel Paulus war wirklich ein toller und cooler Mensch. Он был очень образованный. Er war sehr gebildet. У него было положение в обществе. Er hat einen Status in der Gesellschaft gehabt. Римское гражданство. Der hat eine römische Bürgerschaft говорил gehabt. На нескольких языках. Er hat in verschiedenen Sprachen geredet. Но он говорит, я все почитаю за ссор. Aber er sagt, ich rechne das alles für Müll. Чтобы познать Иисуса. Aber um Gott zu erkennen und zu Я буду все использовать. Anders gesagt, ich werde alles dafür gebrauchen. Свои мозги. Mein Verstand. Свои руки. Meine Hände. Свои деньги. Mein Geld. Свое время. Meine Zeit. Свои таланты. Meine Talente. Чтобы познать, приблизиться к Нему. Um Gott zu erkennen, um ihm nahe zu kommen. Я хочу прикоснуться к Богу. Ich möchte Gott berühren. Это говорит апостол Павел. Das sagt Apostel Paulus. Очень умный человек. Das war ein sehr kluger Mann. Они очень умные люди. Они Aber keine so klugen Menschen, die sagen, sie machen umgekehrt. Бога, sie gebrauchen Gott, sie benutzen Gott, денег, um in seinem Leben ans Geld zu kommen, um für sich Gesundheit zu bekommen, um für sich eine Familie zu bekommen. Бога, und oftmals verlieren sie Gott und das Übrige. Amen. Когда мы используем Бога, чтобы в нашей жизни было счастье, also, wenn wir Gott dazu gebrauchen und benutzen, damit in unser Leben Glück reinkommt, то мы теряем и Бога, и счастье. Dann verlieren wir Gott und das Glück. Amen. Но если ты делаешь наоборот, aber wenn du umgekehrt machst, используешь то, что у тебя есть, du gebrauchst das, was du besitzt oder was hast, чтобы познать Бога, um Gott zu erkennen, тогда приходит и счастье, и все остальное. Dann kommt das Glück und alles Übrige. Знаете, когда я захожу в храмы, которые строились по 60 лет, weißt du, wenn ich in Tempel reingehe, die seit 60 Jahre lang gebaut worden там, sind, Kölner Dom или zum Beispiel Kölner Dom, Dom в Милане, oder in Milan, 60 по 100 лет строился, also der wurde 60 bis 100 Jahre lang gebaut. Du schaust das alles an. Und du verstehst, dass die Menschen, die das gebaut haben, dass sie Gott geehrt haben. Die haben sogar keine Bibel gelesen. Sie konnten sie nicht lesen. Denn es gab sie nicht in ihrer Sprache. Aber sie haben Gott mit ihren Händen geehrt. Und sie wohnten in irgendwelchen Erdlöchern, irgendwelchen kaputten Häusern. Aber haben für Gott ein Palast gebaut. Sie haben all ihre Gesundheit da investiert. Und sie haben das nicht für einen Lohn gemacht. Sie haben das gebaut, indem sie Gott geehrt haben. Das sind Menschen, die wie für Gott gearbeitet haben. Und sie haben ihn damit geehrt. Weißt du, heute gibt es diese Not überhaupt nicht mehr. Also du brauchst nicht irgendeinen Tempel zu bauen. Das ist sogar zu einem Problem geworden heute. Denn die Menschen ehren Gott nicht. Они почитают его, ну, как-то в своем виде. Also sie ehren so mit ihrer Art, типа, so wie sie. Я пришел в церковь. So ungefähr, ich komme in die Gemeinde. Я здесь посидел два часа. Ich bleib hier zwei Stunden mal sitzen. Я тебя почитал, Господь, спасибо. Oh, Herr, ich habe dich jetzt genug geehrt. Halleluja. Reicht, danke, Halleluja. Ну, ты доволен там, наверное. Наверху там, доволен. Aber bist du jetzt zufrieden endlich, du da okay, oben? Я тебя почитаю. Also ich habe dich geehrt. Слава jetzt. Тебе. Und Ehre sei dir. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Okay. Все. Это что, почтение? Ist das eine Ehre? Нет. Amen. Amen. Зачем ты приходишь в церковь? Wofür kommst du in die Gemeinde? Люди говорят, приобрести счастье. Die Menschen sagen, um Glück zu gewinnen. Счастье. Um Glück zu bekommen. Бог дай счастье. Gott ist mein Glück. Бог мне, дай мне счастье. Also, Gott gibt mir Glück. А чтобы жизнь удалась. Damit mein Leben mir gelingt. Если ты так думаешь, покайся быстрее. Also wenn du so denkst, dann sollst du ganz schnellstens Buße tun. Amen. Amen. Уже это оскорбляет Бога. Denn das beleidigt Gott. Amen. Amen. О, я пришел в церковь. Also ich komme in die Gemeinde, чтобы девушку найти. Um eine Frau für mich zu finden. Hey, если ты так думаешь, покайся быстрее. Wenn du so denkst, dann sollst du schnellstens Buße tun. Потому что это оскорбляет Бога и церковь. Denn das beleidigt Gott und die Gemeinde. Мы не должны злоупотреблять Богом или церковью, чтобы найти какую-то себе жену. Also wir sollen weder Gemeinde noch Gott dafür missbrauchen, um sich eine Frau oder Mann zu finden. Amen. Amen. Всякий раз, когда я это встречаю, вижу. Also jedes Mal, wenn ich das höre, то я вижу тогда и проблему. Dann sehe ich ein Problem darin. Проблема у того, кто ищет. Also Problem bei dem, der das sucht. И если он нашел какую-то наивную женщину. Und wenn er irgendeine naive Frau gefunden hat. То проблема у этой женщины. Dann hat auch die Frau das Problem. Amen. Amen. Потому что нельзя злоупотреблять Богом или церковью. Denn man darf nicht Gott oder Gemeinde missbrauchen. Ты должен идти в церковь, чтобы познать Бога. Du sollst in die Gemeinde kommen, um Gott zu erkennen. А все остальное приложится. Und alles andere wird dir zufallen. Amen. Amen. Чувствуешь разницу? Merkst du den Unterschied? Если у человека цель стать богатым. Und wenn der Mensch als Ziel Reichtum hat? Я хочу быть успешным. Hey, ich möchte erfolgreich sein. Супер. Das ist super. Бог хочет, чтобы ты был успешным. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Это соответствует Библии. Das entspricht der Bibel. Но это неправильная цель, если это цель. Aber das ist ein falsches Ziel, wenn es dein Ziel ist. Кто-то проехал мимо тебя на машине, которая стоит 20 тысяч. Jemand fährt an dir vorbei mit einem Auto, was 20.000 Euro kostet. А у тебя она стоит 19 тысяч. Und deine kostet 19.000. И ты чувствуешь, что у тебя не та машина. Und du fühlst, ich habe falsches Auto. Falsches Auto. Amen. Amen. Ты начинаешь завидовать. Dann heißt, du fängst auch neidisch zu sein. Уже цель не та. Denn du hast ein falsches Ziel in dir. Если цель это муж и жена. Und wenn dein Ziel ist, Frau oder Mann zu bekommen. Тоже хорошая цель. Es ist auch ein gutes Ziel. Соответствует Библии, да. Entspricht der Bibel, ja. Надо иметь мужа и жену. Man soll Amen. Frau und Mann haben. Amen. Но когда у тебя муж, вот ты его достигла, нашла. Aber wenn du einen Ehemann bekommen hast, du hast das Ziel erreicht. И это была цель твоей жизни. Und das war das Ziel deines Lebens. И вдруг твой муж говорит: «Эй, чао, я пошел». Und plötzlich sagt der Mann zu dir: Hey, ciao, ich gehe. Also ich gehe mal aus. Und hat dich aber nicht mitgenommen. Und du sitzt alleine daheim und denkst dir so: Bin ich so blöd gewesen? Ich sitze hier ganz alleine. Okay. Also wenn dein Ziel ein Ehepartner ist, dann wird das immer so rauskommen. Es kommt zu Enttäuschungen. Если цель это здоровье. Wenn dein Ziel ist Gesundheit zu bekommen. Hey, Gott gib mir die Gesundheit. Знаешь, люди исцелялись от рака у нас в церкви. Weißt du, die Menschen wurden geheilt vom Krebs hier. Да, они исцелялись здесь. Ja, die wurden geheilt hier. И потом они уходили грешили. Und dann gingen sie weg und haben weiterhin gesündigt. Hey, это интересно. Das ist interessant. Потому что их цель была здоровье. Denn ihr Ziel war nur die Gesundheit zu bekommen. Это хорошая цель, es да. Es ist ein gutes Ziel, ja. Бог хочет, чтобы ты был здоров. Gott will, dass du gesund bist. Но всегда есть опасность заболеть. Aber es gibt immer eine Gefahr, wieder krank zu werden. И всегда есть кто-то здоровее тебя. Und es gibt immer, der gesünder ist als du. И тогда ты будешь опять завидовать. Und dann wirst du weiterhin neidisch sein. Но если цель любить Бога. Aber wenn du als Ziel hast, Gott zu lieben. Это любить Папу, моя цель. Also mein Ziel ist, Papa zu lieben. Поклоняться Иисусу. Jesus anzubeten, жить со Христом, mit Christus zu leben, познать Его, ihn zu erkennen, тогда тебе никто и ничего не страшно. Dann ist niemand, der dir auf dem Weg stehen kann. Болеешь ты, не болеешь, машина, und dann у тебя hast не du keine машина. Angst, ob du ein Auto hast oder kein, жена, у тебя нет жены, ob муж du есть, Partner нет. Hast oder nicht, oder hey, ob du gesund bist oder nicht. У тебя Господь есть. Denn du hast den Herrn. Hey, у тебя есть мир с Богом. Und du hast Frieden mit Gott. Amen. Amen. Я еще раз повторю, если бы Господь ни разу не услышал мою молитву. Ich möchte noch mal wiederholen, wenn der Herr noch kein, noch niemals ein никогда бы не услышал. Wenn noch niemals ein Gebet von mir erhört hätte. Никогда бы не исцелял меня. Er hätte mich niemals geheilt. Никогда не благословлял бы меня. Er hätte mich niemals gesegnet. Не дал бы мне то, что у меня есть. Würde mir nicht das geben, was ich gerade besitze. Я все равно бы служил ему. Würde ich ihm trotzdem dienen. Всегда. Immer. Потому что он меня спас. Denn er hat mich gerettet. Hey, он меня спас из ада. Er hat mich gerettet aus der Hölle heraus. Я иду в вечность. Und ich gehe in die Ewigkeit. И у меня мир с Богом. Und ich habe Frieden mit Gott. Все, мне больше ничего не надо. Und mehr brauche ich nicht. Okay. И Бог okay. знает, что мне еще что-то надо. Aber Gott, und Gott weiß, dass ich noch was brauche. Но он это все приложит. Aber er gibt das noch dazu. И он говорит, ищите Царствие Божие. Er sagt, sucht nach dem Reich Gottes. Прежде всего. Also als allererstes. Прежде всего. Also als allererstes. Скажи, прежде всего. Sag, allererstes. Als allererstes, okay? И остальное все приложит. Und alles andere wird dir zufallen. Zufallen, das gefällt mir so sehr. Это здорово, когда тебе просто все zufallen. Das ist wirklich toll, wenn es dir einfach nur so alles so zufällt. Такой Zufall в виде жены. So ein Zufall in Art der Frau. Я Богу служу. Oh, ich diene Gott. И она приходит. Und dann kommt sie. Все. Und das war's. Это Zufall. Das ist ein Zufall. Но когда я ищу ее. Aber wenn ich sie suche. Ja. Wo ist sie denn? Oh, это она. А, то ist es die? Nee, nicht она. Nein, das ist nicht die. А, это она. Ist es die? Oh, нету. Die ist nicht da. Понимаешь? Verstehst du? И Бог смотрит и говорит: Und Gott schaut dich an und ну, давай, sagt: давай, ja, komm, komm, such weiter. Дальше, such weiter. Где мой муж? Wo ist mein Mann? Мой муж. Mo, Mann. В Австралии твой муж. Езжай туда, мой. Also, der ist in Australien. А dein Vater hin. Там езжай, найдешь себя. Нет, Господь, если Он за тебя, Он тебе все даст. Weißt du, wenn der Herr für dich ist, dann wird er dir alles geben, was du все brauchst. Все остальное приложится. Alles andere wird dir zufallen. Wow, как здорово, wow. Und es ist wirklich toll. И все мужики сказали. Und alle Männer sagen, Amen. Amen. Amen. Господь так благ. Der Herr ist so gut zu uns. Он настолько любит тебя. Der liebt dich so sehr. Что Он не будет держать твой комфорт. Dass er deinen Komfort für dich nicht halten wird. Okay, но он будет трясти твою жизнь. Aber er wird dein Leben erschüttern. Чтобы самое главное пришло в твою dass жизнь. Dass das Allerwichtigste in dein Leben reinkommt. Это его познание. Und das ist seine Erkenntnis. Давай будем искать Господа. Lass uns nach dem Herrn suchen. Прежде всего в своей жизни. Als allererstes in unserem Leben. Я как-то разговаривал с одним парнем на улице. Ich habe mal mit einem jungen Mann draußen gesprochen. Я ему говорю: «Эй, ты знаешь, что у тебя есть душа?» Ich habe ihm gesagt: «Weißt du, dass du eine Seele hast?» Нет. Nein. Какие у тебя есть цели в жизни? Was hast du für Ziele in deinem Leben? Он говорит: «Жить». Er sagt: «Leben». Жить. Ich will leben. И он был с девушкой рядом. Und er war mit einer jungen Frau dabei, zusammen. Они стояли, разговаривали. Und die standen so da und haben sich mit mir unterhalten. Я ему говорю: «Слушай, ну бесцельно жить, только животные живут». Und dann sage ich zu ihm: «Hör zu, ziellos leben nur die Tiere». А он говорит: «Sind wir doch, да». Und er antwortet: «Sind wir doch, ja». Мы есть живут. Also wir sind doch Tiere. Рядом стояла его девушка. Und nebendran stand seine Freundin. Я говорю: «Да». Und ich frage so: «Ja, она тоже животное?» Ist sie auch ein Tier? Он посмотрел. Dann schaut er sich so an. И у него хватило мозгов сказать. Und dann hat er noch genug Verstand gehabt. Не знаю. Ich weiß es nicht. Не знаю. Он замялся. Ich weiß es nicht. Also wurde dann so verlegen. И я спросил ее. Dann habe ich sie gefragt. А какая у тебя цель в жизни? Was hast du für ein Ziel in deinem Leben? Она была чуть-чуть умнее. Also sie war ein bisschen klüger als er. Она говорит: «Получить образование». Sie sagt: «Ausbildung zu bekommen». Oh, здорово. Mm-hmm. Okay, gut. А потом? Und dann? Потом построить свою семью. Dann meine Familie aufbauen. Хочу детей. Ich möchte Kinder. Oh, я говорю: «Молодец». Dann sage ich: «Ja, du, cool». Некоторые Lasse. Хотят только собачку завести. Also manche wollen nur bloß einen Hund für sich. Так что у тебя уже хорошие цели. Also du hast schon gute Ziele. Ну а что потом? Und dann was weiter? А потом на пенсию выйти. Und dann gehe ich in die Rente. И парень такой говорит: «Эй». Und der Freund sagt so: «Hey». Пенсии не будет. Es wird keine Rente geben. Парень был крупный пессимист. Also der junge Mann war ein absoluter Pessimist. Он произошел от обезьяны. Also er stammt von einem Affen. Ни цели нету. Der hat weder Ziele. Души нету. Der hat keine Seele. И даже пенсии не будет. Er hat sogar nicht einmal eine Rente. Я говорю: «Окей, но пенсия может быть и будет у тебя». Dann sage ich zu ihm: «Okay, aber vielleicht wirst du schon doch Rente bekommen». А что потом? Aber was dann? Парень: «А потом сыграем в ящик». Und der Mann antwortet: «Und dann spielen wir Jaschik, dann wir, sterbe ich». Dann sterbe ich. Dann sterbe ich. Okay. И я говорю: «А правда?» Und dann sage ich ihm: «Ist das wirklich so? Это все?» Ist das alles? Девушка говорит: «Нет, наслаждаться жизнью». Und die junge Frau sagt: «Nein, ich möchte das Leben genießen». И я говорю: «А долго ты после пенсии собираешься наслаждаться жизнью?» Und dann fragte ich sie so: «Wie lange hast du denn vor, nach deiner Rente dein Leben zu genießen?» Она говорит: «Ну как получится». Und sie sagt: «Na ja, so wie es halt kommen wird». Я говорю: «А что потом?» Und dann frage ich sie weiter: «Und was dann?» Парень: «Крышка гроба». Und der junge Mann: «Dann kommt der Grabdeckel». Грабдекель. Я говорю: «А что потом?» Und dann frage ich weiterhin: «Und was dann?» А потом, говорит, приползут черви. Und dann sagt er: «Dann kommen die Würmer». И меня сожрут. Und werden mich auffressen. Я говорю: «О, у тебя очень веселая перспектива». Und dann sage ich zu ihm: «Du hast aber wirklich fröhliche Perspektive». Такой взгляд оптимистический на будущее. So ein optimistischer Zukunftsblick. Wahnsinn. Парень говорит, ну, мне надо идти. Und der junge Mann sagt, hey, ich muss jetzt gehen, endlich. Я с девушкой продолжал говорить. Aber ich unterhielt mich weiterhin mit der jungen Frau. У нее оказалось чуть больше времени. Also sie hatte ein bisschen wenig Zeit, mehr Zeit gehabt. Und auch hat mehr Verstand gehabt. И мы помолились, молитва покаяния. Und wir haben zusammen das Bekehrungsgebet gebetet. Я благословил ее. Ich habe sie gesegnet. Знаешь, так много сегодня молодых людей. Weißt du, es gibt so viele junge Leute heutzutage. Пустая жизнь. Die haben ein leeres Leben. Пустая жизнь. Ein leeres Leben. У некоторых даже нет цели образования получать. Manche haben nicht einmal ein Ziel, Ausbildung zu bekommen. Они не ценят свою душу. Sie schätzen ihre Seele nicht. Не ценят свое время. Sie schätzen ihre Zeit nicht. Не ценят свою честь. Sie schätzen ihre Ehre nicht. Могут просто так легко ее отдать. Sie können das einfach so einfach abgeben. Девушки отдают свою невинность. Die jungen Frauen geben ihre Unschuld hin. И это ребята, которые должны услышать что-то. Und das sind die Leute, die was hören müssen. Okay. И для okay. этого существует служение в церкви. Und dafür sind die Gottesdienste da. Молодежное in der Gemeinde. Jugenddienst. Ranger сейчас будет. Jetzt kommt Royal Ranger. И твои уста должны говорить истину. Und dein Mund muss Wahrheit raussprechen. Познай Господа. Erkenne Gott. Есть истина. Es gibt Wahrheit. Amen. Amen. И когда мы будем говорить об этом. Wenn wir davon sprechen werden. Люди услышат, и земля будет исцелена. Und die Menschen werden hören und die Erde wird geheilt. Земля будет исцелена, говорит Und die Erde wird geheilt, sagt Gott. Когда люди мои будут смиряться. Und dann werden meine Leute demütig werden. И земля исцеляется. Und die Erde wird geheilt. Земля плачет, написано здесь. Weißt du, hier steht geschrieben, dass die Erde weint. Земля должна прекратить плакать. Und die Erde soll aufhören zu weinen. А нам нужно, может быть, плакать. Und wir sollen umgekehrt vielleicht weinen. Людям нужно плакать. Die Menschen müssen weinen, damit плакать. Die Erde aufhört zu weinen. Die Menschen werden weinen und die Erde wird sich freuen. Die Menschen werden sündigen, dann wird die Erde weinen. Слышишь? Hörst du?